Tisch ist reich gedeckt, wir essen jeden Tag. Die Felder brachten gute Frucht. Doch viele Menschen sind auf dieser weiten Welt heut hungrig, sie haben kein Stück Brot. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, weil du, Herr, uns reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lobgesang. Nimm an den Dank aus unserem Herzen. Kein Sturm noch Krieg hat uns bisher bedroht. Gott wachte täglich über uns. Doch denkst du mal daran, dass ohne Heimat sind in vielen Ländern Menschen heut. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, weil du, o Herr, uns reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lobgesang. Nimm an den Dank aus unserem Herz. Dein Auge, es ist nicht blind, dein Ohr, es ist nicht taub. Bewegen kannst du dich ganz frei. Wenn du jetzt bei dir denkst, so muss das alles sein, dann schau die kranken Menschen an. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, weil du, o Herr, uns reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lobgesang. Nimm an den Dank aus unserem Herz. Lasst uns an diesem Tag dem Heiland bringen Dank, dass er uns Menschen so sehr liebt. Ist unser Dank auch schwach, Gott hört uns gerne zu und freut sich über unser Lob. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lohn.